Hallo, hier sind wir wieder von Ach, wieder mit einer kleinen Bonusfolge mit 10 Hinweisen auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt und mit Gaststar Anne zu finden auf Twitter unter Blaufohlen89. Jetzt habe ich aber eine Frage. Warum erklären wir eigentlich immer die Bonusfolgen und die anderen Folgen erklären wir gar nichts? Weil wir ein Intro haben, das für uns das Konzept schon erklärt. Das ist ein sehr gutes Argument. Also Dominik, möchtest du mit deinen 10 Hinweisen auf diese tote Person vielleicht mit denen wir dann versuchen zu erraten, wer es denn ist, beginnen? Ja, Disclaimer, ich bin natürlich mal wieder vollkommen begeistert von dieser Person, aber ich kann das nicht gutheißen, was sie so getrieben hat in ihrem Leben. Erstens. Es ist Marilyn Manson. Nein, wie heißt Charles Manson? Das ist ein komischer erster Hinweis. Erstens, ich wurde 1937 in Louisville, Kentucky geboren. Ich war ein Jahr lang Mitglied der Hells Angels. Als meine Untergrundreportage aufflog, wurde ich ordentlich verdroschen. Und das 1937? Ja, wir haben einen kleinen Zeitsprung da drin. Okay, also es war ein Reporter dann quasi. Ja. War es vielleicht der Typ, der John F. Kennedy erschossen hat? Das ist nie bewiesen worden. Wurde der von dem Reporter erschossen? Nein. Keine Ahnung, was der noch in seinem Leben angestellt hat. Ist es vielleicht das Äquivalent zum deutschen Wallraff, der so untergrundmäßig mit Einschleusungen ermittelt oder mit dem Journalismus betrieben hat? So. Ja, das ist die Lösung. Es ist das Äquivalent zum deutschen Wallraff. Das ist der amerikanische Wallraff. Es ist Mr. Wallraff. Wallraff. Zweitens. Meinem Wunsch gemäß wurde meine Asche an meiner Trauerfeier aus einer Kanone herausgefeuert. Das finde ich mal super. Das ist jetzt auch schwer, sich vorzustellen, dass er diese Schlägerei vielleicht doch überlebt hat, so nachdem du die Hinweise so hintereinander liest. Ich stelle mir nur gerade vor, wie das Ganze in so einem Zirkus stattfindet. So die Clowns kommen rein, es läuft die lustige Musik, die stopfen irgendwas, dem Publikum nicht sichtbar in eine Kanone, schießen und es fliegt so Rauch ins Publikum und alle, haha, lustig. Und das war sein letzter Wunsch und seine Asche wurde so auf das Publikum eines Zirkusbesuchs verstreut. Tatsächlich, Punkt 3. Die Kanone war in einem Monument integriert, das symbolisch für meinen ganz speziellen Arbeitsstil stand. Ein Monument, das für einen Arbeitsstil steht. Was, Boso der Clown? Nein, ich glaube eher nicht. War der Arbeitsstil eher so groß und phallusartig oder eher so? Das Washington Monument. Es war eine Faust. Es war eine Faust. Hart. Ein Haut drauf. Und direkt. Es war Bud Spencer. Nee, den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Es war Terence Hill. Der lebt noch. Viertens. Johnny Depp zündete die Kanone persönlich bei der Trauerfeier. Johnny Depp. Was geht? Ja, oder Plan B natürlich. Der Typ war, sozusagen die Überreste von ihm waren in der Urne. Und die wurde dann in der Kanone gestopft, so gezündet. Und dann flog die irgendwo hin oder wurde irgendjemand damit beschossen. Pop. Immer noch keine Idee. Ich weiß nicht, ob uns die Kanone wirklich weiterhilft. Ich habe das Gefühl, Johnny Depp würde uns vielleicht viel weiterhelfen. Das stimmt natürlich. Fünftens. Als Veteran der US Air Force hatte ich Anspruch auf einen von der US-Regierung finanzierten Grabstein, auf dem meine Witwe, meine Devise, it never got weird enough for me, einmeißeln ließ. Okay. Ist es Evil Knievel? Nein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Philipp findet das witzig. Oh, sehr gut. Ich habe Indizien, die darauf hinweisen. Ja. Woran machst du das fest? Ach, schön. Sechstens. Über meinen Drogenkonsum titelte einst das Vice Magazine alles, immer. War es Hunter S. Thompson? Ja. Yeah. Yes. Siebtens. Ich besuchte einmal meinen Freund und Nachbarn Jack Nicholson. Ich ließ von den Bergen, es war ein Canyon, herab über Lautsprecher die Aufnahme vom Todeskampf eines Schweines, das lebendig von Bären gefressen wird, erklingen. Also ich hatte irgendwie eine Aufnahme abgespielt, wie ein Schwein von einem Bären lebendig gefressen wird. Die andere Frage ist, woher hat er diese Aufnahme und wer macht die? Ich richtete Suchscheinwerfer mit 1 Million Watt auf das Haus und und zündete einen Leuchtfallschirm an, der das Teil 40 Sekunden lang so grell erleuchtete, dass jeder annehmen musste, es handle sich um den ersten gleißenden Detonationsblitz einer mittelschweren Atombombenexplosion. Was zur Hölle? Das ist auch kein Wunder, geschrieben. Kein Wunder, dass sich Nicholson mit seiner Familie auf dem Anwesen verschanzte und mir trotz meines Türtrommels nicht aufmachte. Ich wollte bloß ein Päckchen Mehl. Als Geschenk ließ ich ein noch blutendes Herz eines Wapitis zurück. Der Typ hat ein kleines Säugetier. So was Hirschartiges, oder? Der Typ hat echt Humor. Ja, neuntens, mein super subjektiver Hochgeschwindigkeitsschreibstil revolutionierte unter dem Namen Gonzo den amerikanischen Journalismus. Also das ist tatsächlich Hunter S. Thompson, für diejenigen, die es nicht wissen, sehr viele Reportagen gemacht, unter anderem Incognito bei den Hells Angels und hat halt sehr, sehr, sehr subjektive für den Rolling Stone und für sämtliche bekannten Magazine Artikel geschrieben. So ein bisschen rotzig, ne? Und natürlich das bekannteste, was er gemacht hat, Fear and Loathing in Las Vegas. Und deswegen, also wenn das Vice Magazin schon sagt, ich Drogen alles immer, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Aber dazu später noch mehr. Zehntens. 7 Monate nach meinem Suizid veröffentlichte der Rolling Stone den Abschiedsbrief an meine Frau. Unter der Überschrift Die Football-Saison ist vorbei, schrieb ich, keine Spiele mehr, keine Bomben mehr, kein Lauf mehr, kein Spaß mehr, kein Schwimmen mehr, 67, das sind 17 Jahre nach 50, 17 mehr als ich brauchte oder wollte, langweilig, ich bin nur noch gehässig, kein Spaß für niemanden, 67, du wirst gierig, benimm dich deinem hohen Alter entsprechend, entspann dich, es wird nicht wehtun. Das ist tatsächlich ziemlich legendär. Weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, dass er für das Magazin, wo er am meisten geschrieben hat, dann das hinterlassen hat. Und weil ich gesagt habe, dass ihr mal einen Einblick kriegt, was der gute Mann so drogentechnisch abgeliefert hat. Es gibt legendärerweise in einem der Bücher über ihn, gibt es seine Schreibroutine. Also quasi sein Biograf hat aufgeschrieben, was er denn so einen typischen Tag gemacht hat. Ich gehe das jetzt einfach mal durch, das ist auf Englisch. 3 Uhr nachmittags aufstehen, also 3 Uhr nachmittags, ja. Dann erstmal 3.05 Uhr Shivas, das ist also ein Schnaps mit Morning Papers, also und Dunhills, also Zigaretten. 3.45 Uhr Kokain. 3.50 Uhr das nächste Glas Shivas, Dunhill. 4.05 Uhr First Cup of Coffee, Dunhill. 4.15 Uhr Kokain. 4.16 Uhr Orange Juice, Dunhill. 4.30 Uhr Kokain. 4.54 Uhr Kokain. 5.05 Uhr Kokain. 5.11 Uhr Kokain und Dunhills. Moment, wie viel Uhr haben wir jetzt? Es sind 2 Stunden nach dem Aufstehen. Ich wollte gerade sagen, das ist erst 2 Stunden wach. Wow. 5.30 Uhr, das finde ich interessant. More ice in the Chivas. Also er hat Eis nach. 5.45 Uhr Kokain etc. etc. 6 Uhr, auch sehr sympathisch. Gras. Grass to take the edge of the day. Jetzt musst du ja vom Kokain nochmal wieder runterkommen. Genau, um 7 Uhr abends ist er dann in Taverne für Lunch, ein Heineken, 2 Margaritas, Coleslaw, ein Taco-Salat, Double Order of Fried Onion Rings, Carrot Cake, Ice Cream, a Bean Fritter, keine Ahnung, Dunhills, another Heineken, Cocaine, and for the ride home, a Snow Cone, a glass of shredded ice over mit weiterem Shivas im Prinzip, ja. Also, es ist noch nicht vorbei, es wird noch viel besser. 9 Uhr. Start snorting cocaine seriously. Also nochmal, das ist ein Standard Arbeitstag, was der gemacht hat. Ja. 10 Uhr, drops acid, also haut sich Acid rein. Dann 11 Chartreuse, Cocaine und Grass, also Chartreuse ist auch irgendwie ein Schnaps, keine Ahnung. 11.30 Uhr, Cocaine. 12 Uhr, Achtung, beginnt zu schreiben. Naja. Also da fängt er seinen Arbeitstag dann quasi an. Das war jetzt die Frage, die ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie auf den Lippen hatte, so, wann arbeitet er? Nachdem er jetzt 5 Stunden lang eingegroovt hat, fängt jetzt tatsächlich das Arbeiten an. So, 12.05 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Reicht. Chartreuse, Cocaine, Grass, Shivas, Coffee, Heineken, Clubs, Cigarettes, keine Ahnung, Grapefruit. Also er nimmt seine Vitamine sehr tatsächlich. Gesund. Dunhills, Orange Juice, Gin, Continuous Pornographic Movies. So, oh Gott, um 6 Uhr morgens geht ein Hot Tube, braucht noch ein paar Zigaretten und nimmt sich ein Essen zu, Fettuccine Alfredo. Dann um 8 Uhr morgens haut er sich schwere Schlafmittel rein, um 8.20 Uhr schläft er. Okay. Das ist quasi der legendäre Standardarbeitstag von Hunter S. Thompson. Ist gewesen. Aber schon fast Und damit ist er fast 70 geworden. Wir machen irgendwas verkehrt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber schon erstaunlich, dass jemand, der sich so viel Zeug reinknallt, das ja offensichtlich so kontrolliert macht, dass es so lange geht überhaupt. Ja. Erstaunlich. Der war auch ein ziemlicher Waffennarr zum Beispiel. Es gibt auch ein unglaublich witziges Video, wo Conan O'Brien, der damals nicht so bekannt war, quasi bei ihm auf der Farm war und beinahe irgendwie stirbt, weil Hunter S. Thompson mit seinen schweren Waffen durch die Gegend schießt. Ja, ich bin völlig sprachlos. Na dann. Na dann, Kinder, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt. Journalist zum Beispiel. Werdet Hunter S. Thompson. Stell dir mal vor, du wärst so ein Kind und das wäre so der, es kommt ein Erwachsener in die Schule und erzählt von seinem Arbeitstag und seinem Leben. Was könnte ich mal werden? Ich erzähle dir mal heute von, ich werde Feuerwehrmann. Ich erzähle dir mal davon, ich werde Ingenieur, ich werde Journalist. Dann erzählt er alles, was er so macht. Das ist echt bemerkenswert, wie man sich die Drogen so fein aufeinander abstimmen kann, dass das dann irgendwie, ich meine, du musst ja hochkommen und wieder runterkommen und dann das Loch, in das du irgendwann fällst, irgendwie aus. Das hat er offensichtlich schon ziemlich gut ausgetaktet irgendwie. Verrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.